Die russischen Internetmedien Gejedneboniye Novosti Uladivostoka, Bezuformata.ru und Bremer Beremion berichteten am 29. und 31. Juli über das Naturmuseum und den zentralen zoologischen Garten der DEVRK, die als Basis des kulturellen Gefühlslebens und der Bildung für das Volk hervorragend gebaut wurden.